Ich bin froh, dass ich weiß, Gottes Segen zu sein. In dem Blut meines Heilands wusch mich rein. Mit ihm verbunden, ich war vorher so fern. Jetzt gehöre ich ewig zur Familie des Herrn. Ja, in Jesus sind wir Brüder und Schwestern in ihm. Wir sind eine Familie und gemeinsam wir ziehen. Denn ist deine traurig, tragen alle sein Leid. Selbst die Freude zu teilen, ist ein jeder bereit. Ich bin froh, dass ich weiß, Gottes Eigen zu sein. In dem Blut meines Heilands wusch mich rein. Mit ihm verbunden, ich war vorher so fern. Jetzt gehöre ich ewig zur Familie des Herrn. Aus dem Waisenhaus kam ich zu dem Königshof hin. Nicht länger verstoßen, ich ein neues Lied sing. Vom Bettler zum Reichen wurde ich durch sein Heil. Ich bin dessen nicht würdig, doch hab ich daran teil. Ich bin froh, dass ich weiß, Gottes Eigen zu sein. In dem Blut meines Heilands wusch mich rein. Mit ihm verbunden, ich war vorher so fern. Jetzt gehöre ich ewig zur Familie des Herrn.